Abschnitt 15 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Und der Mond ist da. Zitternder Bäume Sanftmut überlaubt, die Stirnen uns. Wir spüren kaum noch Steine, nur näher uns des Himmels ausgewölbtes Haupt. Und die Gestirne klirren durch die vage Beruhigung der Gärten. Und der Mond ist da, mit Tröstungen, dass kein Verlaufener mehr klage. Wir wissen alle nicht mehr, was uns tags geschah. Wir strömen planlos über die Uferdämme der Zeit und sind dem Ende dieser Erde nah. Wir spielen mit dem Schaum der Wellenkämme und wissen, von der Stadt blieb nichts zurück als Rinde und Wurzelbeil gefällter Stämme. Wir taumeln schwer von ungelöstem Glück, zerteilt die Herzen in gefleckten Lichterflammen, in unseren Augen ründend zum Geschick, das Land, wohin wir fahren und woher wir stammen. Ende von Und der Mond ist da.